Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Iti piso bhagava arahang samma sambuddho vinja charana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhammasarati satta deva manussanam buddho bhagava Svākhāto bhagavatā dhammo sandīthiko akāliko ehipāssiko oppanayiko paccattaṃ veditambo viññuhi ti supatipanno bhagavato savakasanggo ujjupatipanno bhagavato savakasanggo nyayepatipanno bhagavato savakasanggo samicipatipanno bhagavato savakasanggo Yatidang chattari purisa yugani artha purisa pungala ese bhagavato savaka sango ahuneyo pahuneyo dakhineyo anjali karaniyo anuttaram punyaketang lokasa Tevaṃ Buddhaṃ Saranthānaṃ Dhammaṃ Sanghaṃ ca Bhikkhavo Bhayam va Chambitattam va Lomahamso nahe satiyati. So, wir haben angefangen, über Nekama-Parami zu sprechen, und wir haben erklärt, dass die Frucht von Nekama-Parami ist dann Samadhi. Und wir haben erklärt, genauso wie die zwei früheren Paramis, die wir erklärt haben, diese Samadhi als Parami hat auch drei Aspekte. Wir müssen auch verstehen, dass Praktiken von Paramis haben auch drei Aspekte, indem ein Putujana, ein Mensch, der noch nicht die Wahrheit unmittelbar erfahren hat, der lernt Paramis im Sinne von Tugenden. Der Shravaka, der dann die Wahrheit unmittelbar erfahren hat, der übt dann die Paramis als überweltliche Paramis, die dann ihn zu verlassen von dem Leiden der Welt und zu vollen Dasein im Sinne von Nirvana führen. Wir haben auch erklärt, dann für einen Bodhisattva, die Sache ist nicht so klar, nicht so leicht, indem er übt so, dass er sich in diese Nirvana etabliert, aber seine Anstrengung ist nicht für Nirvana, seine Anstrengung ist für die Welt. Das ist der Unterschied da. Das muss man richtig verstehen. Und auch in diesem Sinne dann muss man verstehen die drei Aspekte, die mit jeder Parami verbunden sind. Also Aspekt, in den man Dana übt, was macht man? Man vermindert und versucht zu beseitigen Lobha, man übt Alobha. Alobha beseitigt Lobha. Begierdelosigkeit, was Geben mit Geben verbunden ist. Wird man mindern nur damit, dass man Dana übt. Wenn man Dana übt, wird man dann davon bewusst sein, wie viel Begierde man noch in sich hat. Deswegen in den traditionellen buddhistischen Ländern, diejenigen, die Buddhismus lernen, es fängt nicht mit Meditation, es fängt mit Dana. Dana, nur wenn man sieht, wie viele Begierde man in sich hat, noch hat, wird man sich Mühe geben. Wenn man sieht nicht diese Begierde als Hindernis, man wird sich nicht Mühe geben, sich zu verbessern. Was dann natürlich Inhalt, Hauptinhalt von Sila ist. Dann, wir haben gesagt, diese Geben ist Geben von Sachen, inneren Sachen, äußeren Sachen. Diese Geben dann kann nur erfolgreich sein, kann nur geläutert sein, indem man Disziplin übt. Und Disziplin dann, wie wir schon gesagt haben, nur durch Disziplin kommt man zu Erfahrung von Samadhi. Samadhi ist vertiefte Disziplin, indem man sich durch Dana in Alobha, in Begierdlosigkeit geübt hat, indem man sich in Sila im Sinne von Adosa, von Nicht-Ärger, ja? Von Hasslosigkeit geübt hat, wird man dann imstande sein, zu verstehen, was wir heute erklären werden, dass Prozess von Samadhi ist nichts anderes als Läuterung des Objekts und Läuterung des Geistes, dass das Objekt über das Objekt kontempliert, dass das sich in das diese Objekt vertieft. Und das ist nur dann möglich, wenn Alobha und Adosa geübt sind. Wenn sie nicht geübt sind, wird es nicht möglich. Deswegen in den traditionellen buddhistischen Ländern immer erst spricht man von Dana und Sila, nur dann spricht man von Bhavana als das, was auf eine sozusagen Kontinuation, Fortsetzung, Kontinuität oder Fortsetzung auf tiefere Ebene von Praxis, von Alobha Adosa, von Begierdelosigkeit und Hasslosigkeit. Hasslosigkeit. Dann, wir haben erklärt, es gibt Aspekt, zweiter Aspekt von Paramis ist, dass man die Tugenden sammelt, die heilsame Faktoren sammelt. Die heilsame Taten sammelt, die heilsame Eigenschaften, die dann ein besseres Leben bringen, wenn sie mäßig entwickelt sind, dann führen sie zu einem besseren menschlichen Leben, wenn vertieft, dann zu göttlichen Leben, wenn noch vertieft, dann zu Befreiung, und wenn am tiefsten, dann zur Befreiung von dem Buddha, zur Allwissenheit. Das ist dieser zweite Aspekt. Und dieser zweite Aspekt, wir haben betont, ist auf dem ersten Aspekt basiert. Indem man gibt und geben wird zur Gewohnheit, man hat vermindert eigene Begierde, man wird auch beschränken eigene Ängste. Die Ängste kommen von den Begierden. Und indem man die Ängste durch Geben vermindert hat, wird man dann imstande sein, die Furchtlosigkeit zu geben. Das kann man nur dann machen, wenn man erfolgreich die Begierde durch Gabe vermindert hat. Jemand, der, obwohl er viele Sachen hat, viele Eigentum hat, wenn er noch zu diesem Eigentum Begierde hat, er kann nicht Furchtlosigkeit geben. Deswegen der Bodhisattva, er gibt, oder jemand, der Weisheit hat, er gibt so, dass er dadurch furchtlos wird. Und er gibt, indem er furchtlos ist, auch er wird auf immer höhere Ebene dann die gute Eigenschaften, die mit Sila verbunden sind, üben können. Und dann auch natürlich, er wird dann imstande sein, die gute Eigenschaften, gute Taten, die mit Samadhi verbunden sind, auch zu üben. Dann die guten Taten, wenn sie mit Samadhi verbunden sind, dann sind sehr kraftvolle, gute Taten. Und dann dritter Aspekt, das wir schon erklärt haben, dass man sich kommt von den zwei früheren Aspekten, indem man lernt, Furchtlosigkeit zu geben, und man gibt mit dem Ziel, Dharma zu erreichen, man wird dann auch imstande sein, Dharma zu geben, was die höchste Gabe ist. Dharma ist immer verbunden mit Furchtlosigkeit, das ist wahre Dharma. Indem man verstanden hat, wie diese Begierde uns bedrücken, wird dann auch imstande sein, den anderen zu für Wohl sich völlig für Wohl von anderen zu engagieren, indem er wenig Furcht in sich hat. Und indem er Sila übt, Sila führt zu Hasslosigkeit, wann wird dann imstande auch sein, die anderen zu disziplinieren, obwohl sie ihn nicht magen oder obwohl sie er wird mit verschiedenen unangenehmen Situationen konfrontiert, indem er Sila übt für Wohl der anderen. Er wird nicht von den Gefühlen von anderen sich beeinflussen lassen, dann kann er viel geben. Dann kann er viel gute Taten machen für die anderen. Und dann auch die Samadhi, das er übt, wird dann für Wohl der anderen. Wir haben schon gelernt, so viele Jatakas, wenn der Bodhisattva entsagt, dann indem er diese Qualitäten hat, dann er kann viele, viele Wesen beeinflussen. Weil seine Motivation ist immer mit den sechs Absichten, die wir schon erklärt haben, auf denen er immer arbeitet, verbunden. Die Praxis von Paramis für einen Bodhisattva ist dann immer mit Reinigung von den sechs Absichten verbunden. Deswegen er eilt nicht in nach Nirvana, er eilt, um diese sechs Absichten vollkommen zu läutern, im Interesse von anderen. Und wir haben schon gelernt, die sechs Adhyasayas, die Alobha, Adosa, Amoha, Nekama, Viveka und Nisarana. Das haben wir schon gelernt. Nicht gelernt? Nicht in der Reihenfolge, nicht. Alobha haben wir schon gesagt. Aldosa haben wir schon gesagt, ist Ärger, nicht ärgern. Amoha haben wir schon gesagt, das ist Weisheit. Amoha ist nichts anderes als Weisheit. Er will Weisheit reinigen. Das kann er nur machen, indem er durch Dana und Sila und Samadhi seine Weisheit zu voller Klarheit entwickelt. Dann Nisara, dann Nekama. Nekama, wir lernen jetzt Nekama Parami als Entsagung. Wir haben schon gesagt, Entsagung von was? Entsagung von Anhaften Das heißt nicht, der Bodhisattva kann natürlich, er kann in der Welt bleiben, indem er in der Welt bleibt. Er kann die Sachen von der Welt, er kann genießen, aber er haftet nicht. Das ist der Unterschied. Der Bodhisattva muss nicht unbedingt in Himalaya gehen, indem er, obwohl er ab und zu geht, aber er kommt zurück. Warum kommt er zurück? Weil er will seine Weisheit und er will seine Nekama, seine Samadhi vollkommen läutern. Und das kann er nur machen, indem, wie wir schon gesagt haben, sein Prayoga, seine Anstrengung ist in der Welt, für Wohl der Wesen. Deswegen, wie immer lange er bleibt in Entsagung, in Abgeschiedenheit, er kommt zurück. Er muss zurückkommen, sonst wie wird er die Eigenschaften von Buddha und die Wesen, die Wesen zur Reife bringen? Wie wird er sich selbst und die Wesen zur Reife bringen? Nur, dass er immer wieder zurückkommt. Deswegen der Bodhisattva geht in bessere Zustände, er geht zu den Göttern und bei den Nagas und bei allen möglichen besseren Zuständen des Wesens, aber er immer kommt zurück, um seine eigenen Eigenschaften zur Reife zu bringen und um die Wesen zur Reife zu bringen. Kann der Bodhisattva heiraten oder muss er im Zölibat? Er kann heiraten, natürlich. Mhm. Bodhisattva kann heiraten, aber er haftet nicht. Zum Heiraten. Viele, viele Geschichten. So. Und der Bodhisattva heiratet, dann er geht in Abgeschiedenheit. Und er hat die Schwäche, aber indem er die Schwächen ansieht, die Schwächen werden allmählich stark. Zum Beispiel sagen wir eine schöne Geschichte. Es gibt Mudu Lakana Jataka. Das ist nicht schlecht. Was heißt Mudu Lakana? Mudu heißt sanft. Lakana heißt Eigenschaft. Was ist sanfte Eigenschaft? Natürlich die Frauen. Und diese schöne Frau heißt auch sanfte Eigenschaft. Die ist so sanft, dass sie vielen, was macht sie? Den Geist in Kopf verdreht. Obwohl der Bodhisattva schon ein Asket ist. Er kommt für sein Salz und seine Säure nach Banaras. Weil er so guter Yogi ist, er beeindruckt den König, der kein anderer ist als der Ananda hier. Und der König, der muss kämpfen, dann er geht an die Grenze zu kämpfen für Aufstand, zu Und dann, was macht der gute König, weil er sein Guru ist und sein Freund und er hat so große Hochachtung, dann er sagt, bitte, bitte, passen Sie auf meine Frau Mudulakana. Dass dann der Bodhisattva passt auf Mudulakana. Aber er kann nicht diese sanfte Eigenschaften, indem sie sich in ihn verliebt, er kann nicht mehr aushalten. Dann, was macht er? Dann, ja, indem er nicht mehr aushalten kann, dann macht er, was er nicht machen soll. Dann, wenn der König kommt zurück, dann er sagt ihm, und der König sagt, mach dir keine Sorgen, lieber Freund, ich gebe dir meine Frau Mudulakana, sie ist deine. So großzügig ist der Ananda im früheren Leben. Dann der Bodhisattva plötzlich schämt sich und sagt sich, oh ja, eine Begierde bringt andere Begierde. Jetzt habe ich zu einer Begierde bin ich Opfer geworden. In Zukunft werde ich immer mehr Begierde Opfer. Dann sagt er, lieber König, bye bye. Bitte nehmen Sie Ihre Frau und geht wieder zurück nach Himalaya. Und aber diesmal gibt sich besonders Mühe, dass er diesen Instinkt für das Weiche ganz los wird. So gibt es auch Geschichten natürlich. Also, vielmals, indem wir praktizieren, wenn wir Objekt von unserem Wunsch erreichen, je mehr wird klar dann dieses Bedürfnis nach Entsagung. Das ist auch Inhalt von vielen, vielen Jatakas, aber wir erzählen nicht. Wir wollen jetzt über Samadhi reden. Kannst du diese sechs, was sind das? Adova, Aloba, Moha, Amoha und Nekama? Nekama heißt Entsagung. Dann Viveka. Viveka heißt Abgeschiedenheit. Und Nisarana heißt Erlösung. Erlösung. Diese sechs Absichten oder sechs Adhyasaya, sechs Richtungen des Geistes. Der Bodhisattva muss vollkommen läutern. Und erläutert das in der Welt genauso wie in Abschiedenheit. Und wie kann er das machen? Nur indem er über die wahre Natur der Dinge meditiert. Der Bodhisattva hat nicht Leidenschaft für Nirvana. Wenn man Nirvana erreichen möchte, muss man Leidenschaft für Nirvana haben. Der Bodhisattva hat nicht Leidenschaft für Nirvana. Seine Bemühung ist in der Welt, aber er hat Leidenschaft für die Wahrheit. Und zwecks Wahrheit, er will diese sechs Absichten vollkommen läutern, so dass er in Mitte der Menschen oder im Dschungel mit demselben Geist, mit demselben Zustand des Geistes operieren kann. Das ist dann der Weg von Bodhisattva. Und jetzt sprechen wir über Parami von Entsagung, dessen Frucht, wie wir gesagt haben, ist nichts anderes als Perfektion in Samadhi. Damit man erfolgreich Samadhi üben kann und nicht nur Samadhi, auch Weisheit, aber hier wird besonders in Bezug zu Samadhi gesagt, man muss sechs Kräfte in sich entwickeln. Durch diese sechs Kräfte wird er dann instande sein, die verschiedene Manasikaras im Geiste machen, die mit Samadhi und Weisheit verbunden sind, zu üben. Und wird er auch imstande sein, diese drei Aspekte von Läuterung, die wir letztes Mal erklärt haben, er wird nicht an die Sinnen Eindrücken anhaften, er wird Grobheit beseitigen und er wird die Unreinheiten des Geistes beseitigen. Das nur dann wird seine Nekama-Entsagung gereinigt und dadurch auch Samadhi gereinigt. Nekama, wir haben schon gesagt, ist nichts anderes als nicht anhaften an Sinneneindrücke und nicht anhaften an Bhava, an Existenz. Die sind nur möglich, indem, wenn man konsequent Samadhi übt. Weltliche Samadhi, sowohl überweltliche Samadhi, das dann Resultat von Weisheit ist, die nur möglich ist durch Samadhi. Also was sind die sechs Kräfte, die jeder, der sich nach Nekama, Viveka und Nisarana, diese drei, wir haben wie übersetzt, Nekama als Entsagung, Viveka als Abschiedenheit, Abgeschiedenheit und Nisarana als Erlösung, haben wir übersetzt. Wenn jemand diese unmittelbar erfahren möchte, er muss die Kraft von Hören haben. Er muss wissen von Hören oder von Lesen, das, was man erlebt in der Welt der Sinnen, ist sehr grobe Qualität von Erfahrung, kann man so sagen? Sehr grobe Qualität von Erfahrung, die in der Tat kann nie Zufriedenheit bringen. Indem es immer mit zerstreutem Geist verbunden ist. Die Genüsse, die mit zerstreutem Geist verbunden sind, können nicht Zufriedenheit bringen. Das muss er durch Hören oder durch Lesen klar verstehen. Er muss diese Kraft von Hören da haben und Überzeugung, dass es eben so ist, nicht anderes. Die Menschen heutzutage meisten glauben das nicht, deswegen sie können nicht richtig meditieren. Indem sie nicht einsehen, dass diese Erfahrung durch die fünf Sinnen, die Genüsse, die wir durch fünf Sinnen erfahren, sind unzufriedigend. Sie werden nie imstande sein, Nekama, Viveka und Nisarana zu üben und auch Absicht dazu. Ohne Absicht keine Übung. Das ist dann erste Kraft. Durch diese Kraft von Herren, wenn man richtig gehört hat, wird man dann imstande sein, eigene Geist zu Meditationsobjekt zu führen, sonst wird man nicht es machen. Warum brauchen wir ein Meditationsobjekt? Wir brauchen ein Meditationsobjekt dafür, dass wir verstehen, dass die Sinne und uns betrügen, die Sinne, solange man sich an die Sinnen verlässt, wird der Geist nicht geläutert. Nur durch mentale Bewusstsein, nur mentale Bewusstsein hat Möglichkeit für Entwicklung von Konzentration, für Entwicklung von Weisheit. Die Sinnenbewusstsein, fünf Sinnenbewusstsein hat keine Möglichkeit, tiefe Konzentration und Weisheit zu entwickeln. Wenn man davon nicht bewusst ist, wird man nie imstande sein, richtig zu meditieren. Das ist die Kraft von Hören. Wenn man das gehört hat und geglaubt hat, wird man dann darüber nachdenken. Das ist Kraft von Nachdenken. beide diese Kräfte je mehr entwickelt, desto leichter wird es, bei dem Meditationsobjekt zu bleiben, indem man nicht diese Kraft hat von Nachdenken über die Nachteile von Anhaften an Sinnen, und Sinnenobjekte, fünf Sinnen und fünf Sinnenobjekte, wird man nie imstande sein, Bhavana, Bhavana ist nichts anderes als Geistesentwicklung, zu üben. Geistesentwicklung. Deswegen, nachdem man gehört hat und geglaubt hat, dass die fünf Sinne und fünf Sinnenorgane und die Objekte der fünf Sinnen ist das, anhaften an diese zwei, fünf Sinnenorgane und fünf Sinnenobjekte ist das, was unsere Geist verwirrt macht, grob macht. Man wird nicht imstande sein, wirklich zu geistlicher Entwicklung. Also diese zwei Kräfte sind da, damit man den Geist an Meditationsobjekt lenkt und damit man ihn durch Nachdenken bei der Meditation Objekt bleiben lässt. Nur indem man über dies nachgedacht hat, wird der Geist imstande sein, bei dem Meditationsobjekt zu bleiben, sonst nicht. Wir haben gesprochen von den sieben im Geiste machen, die Prozess von Prozess von Samadhi und von Entwicklung der Weisheit auch zusammenfassen. Diese zwei erste Kräfte, Kraft von Hören und Kraft von Nachdenken, sind davon verantwortlich, dass man ein eigenes Geist, eigene Geist zu dem Meditationsobjekt lenkt mit Verständnis, nicht ohne Verständnis. Wenn man Geist zum Meditationsobjekt lenkt ohne Verständnis, wie wird Meditation erfolgreich sein können? Das heißt, erste im Geiste machen ist im Sinne von, was Yogacara Bhumi Shastra erklärt auch, als Lakshana Prativedi Manasikara, die durchdringen von den Eigenschaften von dem Objekt. Eigenschaften von dem Objekt heißt, dass indem man Geist an Shamatha oder Vipassana Objekt hält, nur dadurch wird man imstande sein, sich von der Kraft von Anziehung an die fünf Sinnenobjekte und von Anhaftung an Sinnenorgane sich lösen oder diese Anhaftung mindern, zu mindern. Ist das klar? Also das ist dann erste im Geiste machen, im Erfolgreiche im Geiste machen, alle andere Erfolgreiche im Geiste machen, die mit Samadhi und Weisheit verbunden sind, sind mit dieser Fähigkeit verbunden, dass man versteht, was man macht, dass man läutert den Geist von Grobheiten, indem man lernt, bei der Meditation Objekt zu bleiben und nicht sich mit den fünf Sinnenobjekten und die Anhaftungen von den fünf an die Sinnenobjekte durch Lenken von den fünf Sinnenorganen zu diesen Objekten. Man wird sich Mühe geben, dann zu vermeiden. Und wenn man so macht, damit man erfolgreich wird in der Meditation, was muss man entwickeln? Kraft der Sati-Achtsamkeit. Nach Verständnis von dem Objekt und von dem, was man macht, wenn dieses Verständnis ist nur durch Hören und Nachdenken, solange dieses Verständnis ist nur durch Hören und Nachdenken, man wird immer Tendenz haben, den Geist zu dem Meditationsobjekt zu führen durch Kraft. Deswegen man wird frustriert. Damit der Geist, der verstanden hat, bei dem Objekt bleibt, man muss die Kraft von Achtsamkeit üben. Das ist dritte Kraft. Nur wenn diese Kraft von Achtsamkeit entwickelt wird und wird zu eine klare Eigenschaft, die bleibt und die man sich nicht mehr so viel bemühen muss, wird man dann imstande sein, effektiv bei dem Objekt zu bleiben. Und wie bleibt man effektiv bei dem Objekt? Bei Adimoksha Manasikara, indem man das Objekt im Geiste macht, nachdem man ihn verstanden hat, durch Adimoksha, durch Entschluss. Aber dieser Entschluss muss verbunden sein mit Achtsamkeit. Wenn es ohne Achtsamkeit ist, nur Frustrationen. Deswegen Verständnis von dem Objekt, in dem man über Objekt nachgedacht hat, über das, was man macht, nachgedacht hat, dann automatisch führt zu Entschlossenheit zusammen mit Achtsamkeit. Nur solche Entschlossenheit wird erfolgreich. Dann wird der Faktor von Geist, das zu dem Meditationobjekt geht, von Kraft nicht mehr überwältigend, sondern die Kraft von Achtsamkeit wird überwältigend. Das ist Zeichen für Erfolg in der Meditation. Der Geist bleibt bei dem Objekt nicht durch Kraft, nur durch Kraft von Entschluss, sondern durch Kraft von Entschluss mit Achtsamkeit. Wenn Achtsamkeit sich etabliert hat, nur dann, nachdem man verstanden hat, was man macht, nur dann wird man erst imstande sein, wann immer der Geist von dem Objekt sich entfernt hat, sich es sofort merken, durch Kraft der Achtsamkeit. Bis, wenn die Kraft der Achtsamkeit reif ist, bis man erreicht hat, dass der Geist bei dem Objekt bleibt, obwohl andere Objekte erscheinen, der Geist bleibt bei dem Objekt. Wenn man das geschafft hat, dann fängt der Prozess von Entfernung von den Unreinheiten des Geistes. Nur wenn der Geist bei dem Meditationobjekt durch Achtsamkeit bleibt, fängt an der Prozess von Entfernung von den Unreinheiten des Geistes. Das geschieht nur, wenn vier Samskaras, vier Prahana Samskaras heißt das, vier Willenfaktoren klar zum Ausdruck kommen. Diese vier Willenfaktoren oder vier Geistesfaktoren, weil Geistesfaktoren sind alle mit Samskara, mit Wille verbunden. Dann beitragen dazu, dass man den Hauptfeind der Ebenden beseitigt hat und dann nur durch Achtsamkeit der Geist bleibt bei dem Objekt, nicht mehr durch Kraft. Und was sind diese vier Sachen, die beseitigen was? Ist Hauptfeind von dem Meditator, von dem Yogi? Kausidyam, Faulheit. Morgen, nur nicht heute sagen alle faulen Leute, hab ich mal gelernt. Richtig hab ich gelernt. Na prima. Wenn Faulheit beseitigt wird, Kraft der Achtsamkeit wird stark. Wenn Faulheit nicht beseitigt wird, Kraft der Achtsamkeit wird nicht stark, dann wird man immer sich nicht durch Achtsamkeit, sondern durch bloß Entscheidung, man wird dann den Geist bei den Meditationsobjekt halten wollen. In diesem Fall, die Meditation kann nie gut gehen. Deswegen, ich habe immer betont, nicht nur während Sitzmeditation, nach der Sitzmeditation immer weiter Achtsamkeit üben, damit es zu Kraft wird. Sonst wird es nie zu Kraft. Und solange es wird nicht zu Kraft, man wird immer versuchen, den Geist bloß durch Entscheidung und Kraft zu dem Objekt zu lenken, dann wird man immer weiter und weiter Frustrationen erleben müssen. Wenn der Geist bei dem Meditationobjekt bleibt durch Kraft der Achtsamkeit, erst dann wird man diese große Erleichterung des Geistes und die Vorteile von der Meditation unmittelbar erleben können. Sonst erlebt man nicht unmittelbar die Vorteile von Meditation und wann man wird indem man nicht die Vorteile von Meditation erlebt, man wird nicht imstande sein, Faulheit zu beseitigen. Also, was sind die vier Faktoren, die Faulheit beseitigen? Erste ist Saddha. Was ist Saddha? Vertrauen. Vertrauen hat zwei Aspekte. Die muss man sehr gut verstehen. Was sind die zwei Aspekte von Vertrauen? Ein Aspekt ist, dass man Überzeugung über das, was man macht, hat, was man macht, hat. Und zweite ist, Pasada. Pasada heißt eigentlich Klarheit des Geistes. Durch Saddha, durch Überzeugung über was man macht, kommt der Geist zu Klarheit, sonst nicht. Deswegen Saddha im Sinne von, wie haben wir übersetzt? Vertrauen ist immer mit Klarheit verbunden. Pasada. Die religiöse Glaube, wenn es stark ist, oder die religiöse Überzeugung, wenn es stark ist, immer ist mit Klarheit des Geistes verbunden. Aber es muss auch mit Verständnis verbunden werden, sonst kann es gefährlich sein. Das erleben wir auch in der heutigen Welt sehr, sehr klar. Nächster ist dann Chanda. Was ist Chanda? Chanda ist Wille zu machen. Wenn man Überzeugung hat, man hat Wille zu machen. Wille zu machen entscheidet, was wir erfahren. Es gibt zwei Sorten von Chanda, Kama Chanda und Dhamma Chanda. Die Wille im Sinne von Wille zu Genuss von den fünf Sinnenorganen und Sinnobjekten, die mit fünf Sinnenorganen verbunden sind. Und Wille zu Dhamma, zu Wahrheit. Wenn man Wille zu Dhamma hat, zu Wahrheit, zu Verwirklichung, nur dann wird man imstande sein, Faulheit zu beseitigen, sonst nicht. Und in Bezug zu Meditationobjekt heißt das, dass man Wille hat, bei den Meditationsobjekt zu bleiben, nicht Meditationobjekt zu verlassen. Dass man lässt sich nicht mit kleinen Erfolgen zufriedigen. Man hat Wille, immer weiter und man hat Wille auch nicht sich von den Hindernissen, die man in der Meditation bestimmt erfahren wird, man hat Wille sich von den Hindernissen nicht bedrücken lassen, sondern noch konsequenter zu ihm. Ein Hauptfaktor für Beseitigung von Faulheit ist natürlich Virya. Wie übersetzen wir Virya? Willenskraft. Virya wortlich heißt Zustand des Helden. Vira ist ein Held. Virya ist das, was einem zu Held macht. Was einen macht fähig. Kann man sagen? Fähig, ein Held zu werden. Ein Yogi ist ein Kämpfer. Wenn er kein Kämpfer ist, er ist tot. Dass, wenn Sie sich mit Meditation beschäftigen möchten, müssen Sie das sehr, sehr klar verstehen und in Kauf nehmen. Wenn man tot ist, wird man nie ein Held werden können, wird man nicht die Eigenschaften von einem Held entwickeln können. Nur wenn man lebt. Und wie lebt man? Indem man Virya übt. Wer nicht Virya übt, Schluss. Deswegen Virya wird erklärt als Rüstung. Rüstung der Samadhi und Rüstung der, genauso auch Rüstung der Weisheit. Nur durch Virya wird Weisheit geläutert, sonst nicht. Deswegen, wie wir sehen werden, diese Parami von Virya kommt nach Weisheit. Und Virya, man muss verstehen, vier Sorten von Virya, die sehr, sehr wichtig sind für die Meditationspraxis, die uns begleiten wird. Bis zu Ende. Wenn sie uns nicht begleitet, tot. Und was sind die vier Aspekte? Erster Aspekt ist sogenannte Panzervirya. Panzer. Früher im Mittelalter. Jetzt an der Prager Burg immer kämpfen sie für die Touristen mit, dann geben sie große Schläge auf Panzer, die sind sehr beeindruckend. Es steht so, dann bekommen sie viele, viele Münzen davon. Aber so kämpft nicht einer. Ein Yogi, ein wahre Yogi, er kämpft wie? Er kämpft, indem er die vier Samapadana, das ist Panzer. Virya als, das ist Grundvirya. Einfach, er lässt nicht das Unheilsame entstehen. Wenn es entsteht, er gibt sich Mühe, dass es nicht bleibt. Er lässt das entstehen und er entwickelt das. Das Unentstandene, Heilsame lässt er entstehen und das Entstandene, Heilsame entwickelt er. Das sind diese Panzervirya. Ohne diese Panzer, wenn man geht in Schlacht, keine Chance. Aber man muss gehen in Schlacht, nicht wie am Prager Burg, um zu Show, sondern mit Weisheit, mit Verständnis, was heilsam ist und was unheilsam ist. Dann zweiter Aspekt von Virya ist, dass man lässt nie zu, dass die Klarheit des Meditationsobjekt verloren geht. Aspekt von Virya ist, dass man nicht zulässt. Was heißt das konkret? Was heißt das konkret? Dass man nicht zulässt, dass die Klarheit des Objekts verloren geht? Man in dem Geist, der sich mit Achtsamkeit beschäftigt, können nicht zwei klare Objekte gleichzeitig entstehen. Wenn ein Objekt klar ist und man es mit Achtsamkeit wahrnimmt, alle anderen Objekte sind im Hintergrund. Indem man mit Achtsamkeit, wir haben gesagt, ist die Grundlage von Samadhi. Wenn man achtsam ist, man kann nicht zwei klare Objekte im Geiste haben. Es ist nicht möglich. Weil zwei klare Objekte gleichzeitig im Geiste ist nichts anderes als Affengeist, verwirrter Geist. Das muss man sehr, sehr klar verstehen. Zum Beispiel, jetzt hören Sie, was ich sage. Draußen gibt es ein bisschen diese Wasser, fließende Wasser. Jetzt versuchen Sie gleichzeitig hören, was ich sage, und diese Wasser. Wassergeplätscher. Versuchen Sie Wassergeplätscher und meine Sprache gleichzeitig hören. Was ist Zustand? Oder versuchen Sie jetzt meine Sprache mit Klarheit zu erfahren, gleichzeitig konzentrieren Sie sich an ein anderes Objekt, zum Beispiel Nachbar oder so. Was geschieht? Multitasking. Das ist auch ein vollkommen geläuterter Geist nicht fähig. Wenn man sich auf ein Objekt konzentriert, zum Beispiel Anapanasati, dann andere Objekte werden im Hintergrund. Dann, wenn man zum Beispiel Zen-Meditation übt, das ist ganz anderes. Dann. In Zen-Meditation, man konzentriert sich an nichts Konkretes. In diesem Zustand dann können verschiedene Objekte kommen, aber nicht indem man sich an ein Objekt konzentriert. Und in der Theravada-Tradition, wir arbeiten mit Kamathana. Kamathana heißt Platz von Anstrengung. Man muss den Geist platzieren mit Anstrengung an Meditationsobjekt, nur dann die anderen Sachen gehen in den Hintergrund, sonst nicht. Wenn man nimmt Zen-Meditation zum Beispiel, dann auch wenn man sich an Leerheit konzentriert hat, man wird nicht imstande sein, wenn man mit Leerheit vertraut ist, man wird dann in dem Moment, wenn man von Leerheit meditiert und man kennt diese Meditation, man kann nicht von anderen Objekten zerstreut werden. Das ist dann wahre Zen. Und damit man zu diesem Zustand kommt, beste Meditation ist, starke Konzentration zu entwickeln auf einem Objekt. Das ist das Beste. Wenn man Zen üben möchte oder Dzogchen ohne Training in Achtsamkeit und in tiefe Konzentration auf einem Objekt, man wird nie erfolgreich sein können. Es ist in der Tat kein Widerspruch, nur es gibt graduelle Weg. Man kann dasselbe von Ursache zu Wirkung und von Wirkung zu Ursache. Sein ist dann von Wirkung zu Ursache. Geht auch. Aber wenn man nicht richtig trainiert ist, wenn man nicht mit kompetenten Lehrer arbeitet und wenn man nicht starke Konzentration schon entwickelt hat, kommt man nicht zu sein. Auch wenn man sich sehr bemüht, kommt man nicht. Alles kann man kombinieren, aber nur vorausgesetzt, dass man diese Kraft von Hören und Kraft von Nachdenken hat. Deswegen, wir haben mit Kraft von Hören und Nachdenken angefangen. Egal wie man meditiert, wenn man nicht versteht, was man macht, man wird nie erfolgreich sein können. Und im Zen ist es viel leichter zu meditieren, ohne zu verstehen, was man macht, als in Theravada. In Theravada ist es leichter zu verstehen, was man macht, als in Zen. Okay, dann wir haben viel gesprochen und wir sind bei Kraft von Achtsamkeit. Und wir haben erklärt, dass durch die Kraft von Achtsamkeit, das als dritte Kraft ist, man wird imstande sein, den Entschluss bei dem Objekt zu bleiben, zu verwirklichen. Und indem man es gemacht hat, man wird dann die Fähigkeit haben, die Unreinheiten des Geistes zu beseitigen. Aber jetzt nur ziemlich grobe Unreinheiten. Die feinere Unreinheiten sind noch da. Darf ich nochmal unterbrechen? Hast du gerade nicht von Virya von vier Faktoren gesprochen? Wir haben gesprochen von vier Faktoren. Wir haben nicht diskursive Denken, das nicht mit dem Meditationsobjekt verbunden ist. Wenn man Zen meditiert, dann natürlich alle Gedanken muss man lernen, allmählich zu ignorieren. Wenn man Theravada-Methode über Anapanasati oder Kasina oder was immer, 32 Körperteile, dann alle Gedanken, die nicht mit dem Meditationsobjekt verbunden sind, muss man ignorieren und allmählich verschwinden lassen. Indem man sie ignoriert und nie zulässt, dass sie zu klarem Objekt werden. Die Kraft von diesen störenden Gedanken wird immer schwächer und schwächer, bis sie uns nicht mehr stören kann. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Indem man lange Zeit mit Achtsamkeit meditiert hat, obwohl die Gedanken kommen, indem Achtsamkeit etabliert ist als Kraft, man wird allmählich nicht mehr von den Gedanken weg aus der Meditation gezogen werden. Okay? Na prima. So. wir haben Kraft von Achtsamkeit erklärt. Durch Kraft von Achtsamkeit, dann wird man imstande sein, fängt an, Prozess von Läuterung des Geistes und Läuterung des Objektes. Das ist wichtig zu verstehen, dass der Meditationsprozess ist auch bedingte Entstehung. Man muss diese bedingte Entstehung klar verstehen. Je feiner der Objekt, desto feiner der Geist. Feinheit des Objektes ist mit Feinheit des Geistes verbunden und lassen sich nicht trennen. Der grobe Geist kann nicht feine Objekte erfahren. Wenn man das nicht klar versteht, versteht man nichts von Yoga. Nur der feine Geist kann feine Objekte verstehen. Je feiner der Geist, desto feiner werden die Objekte. Das ist genau so im Prozess, wie Visuddhimagga erklärt, genauso im Prozess von Läuterung von Samadhi, wie im Prozess von Vipassana genauso. Je tiefer Vipassana-Kenntnis, desto mehr Vipassana-Objekt geläutert wird. Desto mehr dieses Konzept, das man für Samatha benutzt, meisten Samatha-Objekte sind Konzepte, nur Ausnahme ist vier Elemente Meditation. Je feiner Meditationsobjekt, desto feiner der Geist. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Nur wenn der Geist feiner wird, wird er Freude haben, wahre Freude von Meditation haben, sonst nicht. Grober Geist kann nicht Meditationsfreude haben, innere Freude haben. Er wird immer, indem er nicht innere Freude hat, er wird immer von den äußeren Objekten abgelenkt. Bitte, bitte, denken Sie danach. Und wie wird diese Freude zum Ausdruck kommen? Nur indem man sich mit Achtsamkeit Mühe gibt, und Achtsamkeit wird zu Kraft. Wenn Achtsamkeit wird zu Kraft, die Wissensklarheit kommt zustande. Wenn Achtsamkeit wird nicht zu Kraft, Wissensklarheit kommt nicht zustande. Das muss man sehr klar verstehen. In den Suttas wird erklärt, dass Achtsamkeit ist die Ursache von Samadhi. Aber wenn wir richtig die Kommentare lesen, richtig Abhidharma verstehen, wir sehen auch diese die Achtsamkeit ist nicht nur Ursache für Samadhi, Achtsamkeit ist auch die Ursache für Wissensklarheit. Ohne Achtsamkeit keine Wissensklarheit. Deswegen nach vierte Kraft, die man unbedingt entwickeln muss, damit die Meditation erfolgreich wird, ist die Kraft von Sampajanya. Diese Kraft von Sampajanya kann nur entwickelt werden, wenn die Kraft von Achtsamkeit schon da ist. Wenn die Kraft von Achtsamkeit nicht da ist, die Kraft von Sampajanya kann nicht erfolgreich entwickelt werden. Bitte, bitte denken Sie danach, im täglichen Leben muss man sehr, sehr klar diese Tatsache wahrnehmen, kennen, damit man sich effektiv von den unheilsamen Einflüssen schützen kann. Nur wenn Sampajanya zu Kraft wird, wird man auch nicht nur grobere Unreinheiten des Geistes beseitigen können, sondern auch die mehr feinere Unreinheiten werden wahrgenommen werden. Ohne Wissensklarheit können wir nie feinere Nuancen von den Unreinheiten des Geistes wahrnehmen. Und dann, wir haben erklärt, erste in Geiste machen, zweite in Geiste machen. Erste in Geiste machen, Verständnis von den Eigenschaften, von dem Objekt und von dem Geist, das sich mit dem Objekt beschäftigt. Zweiter Entschluss, bei dem Objekt zu bleiben, das nur erfolgreich wird durch Kraft von Achtsamkeit. Dritte, dann im Geiste machen, indem man bleibt bei dem Objekt, bei Entfernung von Unreinheiten. In dem Prozess von Entfernung von Unreinheiten zustande kommt. Dieser Prozess wird nur vertieft, indem man diese Freude an Meditation sammelt. Dann vierte im Geiste machen ist Sammeln von der Freude an Meditation. Wenn diese Freude an Meditation gesammelt ist, der Geist hat überwindet alle Tendenzen, Meditationsobjekt zu verlassen. Und nur dann, durch Kraft von klarem Wissen, werden noch feinere Unreinheiten des Geistes beseitigt werden können. Und heute machen wir Schluss hier. Morgen setze ich fort Und wir wiederholen kurz morgen, damit Sie richtig folgen können. Hm? Und allmählich, hoffentlich, werden Sie klar darüber, was zu machen ist und was zu machen bleibt und wie man erfolgreich die Meditation, auch wenn unsere kurze, ein Monat ist wie ein Meteor im Himmel, der blitzt und weggeht, wenn man Meditation wie Parami, so wie ich es jetzt lehre, üben möchte. Man muss sich daran einstellen, dass es ein lange, lange Prozess ist. Wenn man Samadhi erreicht, wenn man Jhana erreicht hat, das ist nur ein Anfang. Start. Mit solcher Perspektive, wenn man übt, wird man sich auch entspannen können. Und wenn man sich, wenn man sich entspannt, dann Meditation geht von sich selbst. Okay.